Ich danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du da bist, dass deine Herrlichkeit hier zu Hause ist, dass deine Herrlichkeit sich setzt, Herr, dass deine Herrlichkeit jeden Winkel ausfüllt jetzt, dass deine Herrlichkeit sich ergießt über uns, dass deine Herrlichkeit uns durchflutet, Herr, dass deine Herrlichkeit da bist. Herr, ich danke dir. Du bist würdig, Vater im Himmel. Jesus, Heiliger Geist, du bist würdig, Anbetung zu nehmen. Du bist würdig. Du bist das Lamm auf dem Thron. Du bist die Fülle der Gottheit. Herr, wir geben dir Ehre. Wir geben dir unser Leben. Wir geben dir unser Herz. Herr, unser Herz gehört ganz dir. Unser Herz gehört ganz dir, Herr. Unser Herz gehört ganz dir, Herr. Ich danke dir für diesen Frieden, der da ist, für diesen Frieden, der unsere Herzen jetzt erfüllt. Ich danke dir für diese Kraft, die da ist, die alles ausgleicht, die alles, alles gut macht. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auf jeden Einzelnen fällst und ihn durchdringst. Herr, ich danke dir, dass du durchdringst, bis in alle Ecken des Herzens, dass du durchdringst, Herr, dass du durchdringst mit deiner Kraft, dass du durchdringst, Herr, dass du durchdringst, Herr, dass du durchdringst, Herr, dass du durchdringst, Herr, dass du durchdringst, Herr, dass deine Herrlichkeit alles durchdringt, Herr. Ich danke dir, dass du durchdringst, Herr. Öffne bewusst dein Herz jetzt. Öffne bewusst dein Herz für seine Gegenwart. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Er begegnet dir heute Morgen in seiner Herrlichkeit. Prophetischer Fluss ist da. lass uns die Herzen erheben. Instrumente singen einfach und mit ganzem Herzen auf dem Thron, denn deine Herrlichkeit. danke dir, Herr, dass jede Krankheit besiegt ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir gewaschen sind in deinem Blut, ja, von außen, von innen rein sind. Ich danke dir, dass du uns zur Gerechtigkeit gemacht hast. Zur Gerechtigkeit des Vaters, Herr, hast du uns gemacht, Herr. Ich danke dir, dass jede Schuld beglichen ist. Ich danke dir, dass heute Morgen jede einzelne Kette fällt und zerbrochen wird. Jedes Festhalten wird heute Morgen aufgelöst, Herr. Jede dämonische Belastung fällt heute Morgen. Jede Unreinheit geht heute Morgen. Geister der Pornografie sind entmachtet. Geister des Alkohols sind entmachtet. Geister des Götzendienstes sind entmachtet. Ich danke dir, dass heute Morgen Entscheidungen fallen, dass heute Morgen Götzen ans Kreuz geschlagen werden. Ich danke dir, dass Krankheiten jetzt ans Kreuz geschlagen werden. Ich danke dir wirklich. Ich danke dir, Herr, dass du die Macht hast, Herr, dass du die Kraft hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es heute Morgen durchbricht. Heute Morgen durchbricht bei jedem Einzelnen, der diese meine Worte hört. Es bricht heute Morgen durch in Jesu Namen. Durchbruch. Durchbruch auf allen Ebenen, Durchbruch auf allen Ebenen, Herr. Und ich sehe einen Tumor in einem Kopf oder an einem Kopf und der wird sich auflösen. Ich habe das CT gesehen, das nächste Kernspintomographie-Bild ohne Tumor. Es ist passiert. Stell dich drauf. Ergreife heute Morgen deinen Halt. Stell dich drauf. Und ich habe... ein Nierenversagen gesehen. Ja, und dann... ja, und das wird heute Morgen weggenommen. Ein Nierenversagen wird heute Morgen weggenommen. Ich glaube, dass du im Livestream bist. Das wird jetzt weggenommen in Jesu Namen. Es wird weggenommen, weg von der Dialyse, ja, von der Drohnendiagnose in Jesu Namen. Ja, und ich habe einen Menschen gesehen und dann, und die haben Wurzeln gesetzt in das Herz Jesu hinein, ja. 3 Wurzeln habe ich gesehen. Und da waren außenrum noch andere Wurzeln, ja. Die haben versucht, in anderen Sachen sich zu gründen. Und Gott sagt zu dir, lass alle deine Wurzeln in mein Herz hineinwachsen. Ja. Ich habe speziell eine Person gesehen und ich glaube, du bist da heute Morgen. Du hast blaue Augen, das weiß ich. Ich kenne deine Augen, ich habe es vor mir gesehen. Ja, und du hast seit circa einem halben Jahr keine Freude mehr. Und Freude war deine Identität. Du warst eine freudige Person, aber die Freude ist dir geraubt worden. Ja, und du darfst gerne vorkommen, ja. Gott will alles neu machen. Zeig mir deine blauen Augen. Komm nur. Lass sie durch. Du hast blaue Augen. Und du auch. Komm nur ran. Habt ihr blaue Augen? Zeigt mal eure Augen. Sehr schön. Sehr schön. Okay, ich komme kurz runter. Wie lang ist bei dir? Bisschen kürzer, also im Zeitraum. 2 Jahre. Ja. Ja. Ja. Und ich glaube, es waren noch deine Augen. Ja, aber für dich bin ich auch. Es betrifft auch dich. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, dass das Joch zerbrochen ist heute Morgen, ja. Alles, was sie belastet hat, Herr, ich danke dir, dass es in deiner Kraft ausgeglichen wird und weggenommen wird. In Jesu Namen, Herr, ich danke dir, dass die Freude in größerer Fülle zurückkommt, die Freude direkt von deinem Thron her. Jeder Geist der Traurigkeit, jeder Geist der Niedergeschlagenheit, jeder Geist der Verzweiflung auch. Du wirst heute Morgen entmachtet. Ja, und ich erlaube dir nicht mehr, meine Schwester anzutasten, in Jesu Namen. Ich danke für ein Freisetz und eine Freude in ihrem Leben, in Jesu Christi Namen. Und das ist, stampf mit deinem Fuß auf, links und rechts, stampf auf und sag, es ist. Es ist vollbracht. Amen. Amen. Amen. Herr, ich danke auch für meine Schwester hier, dass jedes Joch zerbrochen ist, jede Kraft zerbrochen ist, in Jesu Namen, die sie beeinträchtigt. Jeder Geist der Finsternis hat keinen Raum mehr in deinem Leben, ja. Und ich danke dir, dass du deine, ja, das sagt er jetzt zu dir, dass du deine Wurzeln in mein Wort versenkst, dass du deine Wurzeln alle in mein Wort versenkst, ja, und dass der übernatürliche Kraft kommt, von da übernatürliche Kraft kommt, ja, und du herrschen wirst über das, was dich jetzt gerade noch beherrschen will. Du wirst herrschen, du in dem Namen Jesus. Es gilt für dich. Es gilt für dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen, ja, ja, und darf es nochmal zu jemand sagen, es ist vollbracht. Halleluja, ja, es ist vollbracht. Setzt euch auf den Platz. Die Plätze sind übrigens hier im Saal, nicht im Foyer. Die Plätze sind nicht im Foyer, sondern sind hier im Saal. Okay, nur so nebenbei bemerkt. Halleluja, danke Jesus. Gott ist gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Halleluja. Ja, ich fange mal heute auch wieder mit was Lustigem an. Auch wenn es immer wieder einzelne Leute gibt, die irgendwie denken, Humor im Haus Gottes ist fehl am Platz. Aber ich glaube daran, weißt du, wenn du die Bibel liest, auch wenn du manchmal liest, wie Jesus agiert hat, dann stellst du fest, dass er auch Humor hatte. Amen. Ich glaube, dass Jesus kein griesgrämiger, grantiger Typ war, sondern ich glaube, dass er viel Humor hatte. Er war mit Freudenöl gesalbt, mehr als alle seine Gefährten. Halleluja, so steht's im Wort. Also, preist den Herrn, zwei Schüler streiten sich und der Lehrer betritt das Klassenzimmer und dann fragt er, warum streitet ihr euch? Und dann sagt der eine Junge, wir haben einen 10-Dollar-Schein gefunden und wir haben beschlossen, dass derjenige ihn bekommt, der die größte Lüge erzählt. Daraufhin sagt der Lehrer, ihr solltet euch schämen, als ich noch in eurem Alter war, da wusste ich noch nicht einmal, was eine Lüge ist. Daraufhin geben sie ihm den 10-Dollar-Schein. Praise the Lord. Halleluja. Die andere Geschichte ist, ein Geiger geht schlafen, ein sehr guter Geiger, vielleicht Ellen oder so, nein, ist nicht Ellen, nein. Ein Geiger ging schlafen und er träumt Folgendes. Ein Engel erscheint ihm im Traum und er sagt zu ihm, ich habe dir zwei Neuigkeiten zu berichten und die eine ist gut und die andere ist schlecht. Mit welcher soll ich beginnen? Und der Geiger sagt, lass mich zuerst die gute Nachricht hören. Der Engel sagt, okay, die gute Nachricht ist, nachdem du gestorben bist, kommst du in den Himmel und im Himmel wirst du neben Paganini persönlich sitzen und im Orchester spielen, im Himmelsorchester. Und der Geiger, ganz verblüfft über die erstaunliche Nachricht, sagt dann, ja, okay, und was ist die schlechte Nachricht? Der Engel sagt, die schlechte Nachricht ist, dass deine erste Probe morgen beginnt. Okay, Halleluja. Vater, wir danken dir für deinen Geist und wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Herr, dass wir beides zusammen heute Morgen erleben dürfen, Herr, dass du uns wirklich durch dein Wort tief führst und dass gleichzeitig dein Geist es begleitet, Herr, um es wirklich in unseren Herzen lebendig zu machen und Frucht bringen zu lassen. Herr, danke Jesus, Herr, dass du uns tiefer gehen lässt, auch in der Vision, in der Sicht dessen, was du in dieser Zeit tust. Halleluja. Öffne die Augen unseres Herzens, Herr, dass wir sehen, was du in dieser Zeit tust, was du auf deinem Herzen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe das letzte Mal bereits über das Herz Gottes für seine Gemeinde gesprochen, für die Gemeinde Jesu, für den Leib Christi, als Teil einer Serie über das Herz Gottes, ja, das dreifache Herz Gottes. Ich beschreibe es gerne als das dreifache Herz Gottes. Drei Gruppen von Menschen, die Gott auf dem Herzen hat und damit ist die ganze Menschheit erfasst. Zuerst hat Gott sein Herz offenbart dem jüdischen Volk und dieses Herz hat sich nicht geändert, darüber haben wir schon gesprochen. Zweitens hat Gott sein Herz offenbart dem Leib Christi an Pfingsten, zunächst nur aus den Juden und dann hat Gott sein Herz offenbart, Apostelgeschichte 10, zu den Verlorenen aus den Heiden. Ja, also das ist das dreifache Herz Gottes und ich möchte aber heute noch gerne weitermachen, weil wir waren das letzte Mal da nur, haben da nur den ersten Teil anreißen können, beim Herzen Gottes für seine Gemeinde, für den Leib Christi. Und wir haben uns das letzte Mal schon angeschaut, dass die Bibel unter anderem den Leib Christi und das Verhältnis des Leibes Christi zu Jesus und zum Vater und damit zum Herzen Gottes beschreibt, als das Verhältnis oder als ein Gleichnis auf das Verhältnis zwischen einer Braut zu ihrem Bräutigam oder einem Mann zu seiner Frau. Epheser 5, Vers 32 ist der Vers dazu oder der ganze Text, auch das, die Verse davor, beschreiben das. Er sagt da, Paulus sagt da, dieses Geheimnis, nämlich das Geheimnis der Ehe, ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Amen. Sag mal, Christus und die Gemeinde. Okay. Und er beschreibt in den Versen davor, beschreibt er dieses Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde, wie das Verhältnis eines Mannes zu seiner Frau. Und er sagt da unter anderem, oder er sagt da im Wesentlichen drei Punkte, die dafür entscheidend sind. Ich lese jetzt nicht nochmal den Text, ich habe ihn letzte Woche gelesen. Aber ich fasse einfach zusammen. Drei Punkte sagt er. Das eine ist, das Verhältnis von Christus zu seiner Gemeinde ist bedingungslose Liebe, bedingungslose Hingabe. Sag mal, bedingungslose Liebe und bedingungslose Hingabe. Zweitens, Jesus ist oder sorgt mit liebevoller Fürsorge für seine Braut, also für die Gemeinde, so wie ein Mann für seine Frau sorgen soll. Und drittens können wir rausziehen aus dem Text, Jesus glaubt an seine Gemeinde. Amen. Er glaubt nämlich, dass sie immer mehr ohne Flecken und ohne Runzeln ist. Er glaubt, er sagt da in einem der Verse vorher, sagt er, dass sie eine herrliche Gemeinde ist und dass sie ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen heilig und makellos vor ihn gestellt wird. Er glaubt an diese Gemeinde. Vielleicht schaust du manchmal den Leib Christi an, wie er zerklüftet ist und die ganzen verschiedenen Denominationen und Konfessionen und du sagst, oh, ich weiß auch nicht, ob dieser Leib Christi wirklich so perfekt, so heilig und so herrlich ist, aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus sieht seinen Leib bereits perfekt und heilig und makellos. Er sieht seine Gemeinde bereits als eine herrliche Gemeinde. Und du solltest das auch sehen, denn das Herz von Jesus ist hinein implantiert in dein Herz. Amen. Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, er hat uns einen neuen Geist und ein neues Herz gegeben. Nämlich sein Herz hat er in unser Innerstes gegeben. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast das Herz Gottes in dir drin. Und deswegen kannst du so lieben und so glauben, wie Jesus liebt und wie Jesus glaubt. Halleluja. Amen. So ist es. Halleluja. Das heißt, weißt du, und ich sage damit nicht, dass wir Dinge schönreden sollen oder über Dinge weggehen oder Dinge nicht adressieren sollen, wenn irgendwelche Dinge verbessert werden müssen oder auch Buße getan werden muss und Flecken ausgebügelt werden müssen und Runzeln ausgebügelt werden müssen. Aber weißt du, wir sollten dabei immer im Hintergrund die Vision und den Glauben von Jesus selber haben. Die Vision und den Glauben Gottes. Amen. Er sieht uns bereits als diese herrliche Braut. Er sieht seinen Leib bereits als diese herrliche Braut. Damit sieht er auch dich bereits als herrlich. Ist das nicht wunderbar? Darüber freust du dich, ja? Aber meistens ist es so, wir freuen uns darüber, wenn Gott uns sagt, hey, du bist perfekt, du gefällst mir. Aber wenn wir auf andere schauen, dann sagen wir, oh, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Amen. Ich sage dir, das hört auf. Amen. Das Fingerzeigen hört auf. Ja, weißt du, die Beurteilungen, die du für andere Menschen hast oder über andere Menschen hast, wo du diesen Splitter in ihrem Auge siehst, weißt immer nur, weißt du, wenn du dich damit mehr beschäftigst als mit deinem eigenen Balken, dann zeigt es einfach nur, dass bei dir der Balken definitiv größer ist als der Splitter bei den anderen. Amen. Also es ist wichtig, dass wir die Sicht Gottes hier haben. Halleluja. Ja, 1. Johannes 4,20, habe ich glaube das letzte Mal schon gesagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ja, und dieses Wort für hassen im Griechischen hier im Neuen Testament meint nicht nur mit hassen, sondern es bedeutet auch so viel wie ignorieren, abschreiben oder ablehnen. Ja, das ist letztendlich ein Ausdruck einer Form des Hasses. Ignorieren, abschreiben, ablehnen. Und er sagt, wenn jemand seinen Bruder hasst und sagt, ich liebe Gott, dann ist er ein Lügner. Also wenn jemand seinen Bruder ablehnt, abschreibt, dann ist er ein Lügner, wenn er sagt, ich liebe Gott. Denn wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Halleluja. Jesus schaut auf unser Herz. Amen. Deswegen ganz egal, weißt du, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, aber das habe ich erlebt im Leib Christi. Ja, aber das habe ich erlebt im Leib Christi. Und weißt du, ich will das nicht kleinreden und ich will auch nicht damit sagen, dass du nicht vielleicht wirklich Schmerzen erlebt hast durch andere Menschen, die sich Christen genannt haben oder die es vielleicht auch wirklich waren, weil sie sind unperfekt noch. Sie haben noch Flecken und Runzeln. Aber ich sage dir, entscheidend ist, dass du am Ende des Tages gefüllt bist ganz neu mit seiner Liebe. Amen. Denn die Liebe Gottes, weißt du, nicht menschliche Liebe, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und da sollten wir darauf achten. Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, achte darauf, dass die Liebe Gottes dein Herz immer wieder durchspült. Achte darauf, dass dein Herz nicht hart wird. Achte darauf, dass dein Herz das Herz Gottes bleibt. Weißt du, am Ende des Tages wird sich an deinem Bleiben in der Liebe entscheiden, ob du wirklich zu Gott, ob du wirklich zum Leib Christi gehörst. Am Ende des Tages. Weil 1. Johannes 4,16 sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Manche haben begonnen, mit Gott zu gehen, aber sie sind nicht in Gott geblieben. Und der Grund ist eigentlich immer der, dass sie irgendwo aus der Liebe zu Gott und zum Leib und zu den Menschen irgendwo rausgegangen sind, ihr Herz nicht bewahrt haben. Aber wer bis zum Ende bleibt, das heißt es auch in Matthäus 24, Jesus hat es gesagt in seiner Endzeitrede, die Liebe von vielen wird erkalten, wer aber bis ans Ende ausharrt, also in der Liebe bleibt, der wird errettet werden. Also sag mal zu deinem Nachbarn, ich bleibe in der Liebe. Und damit bleibe ich im Leib. Halleluja. Amen. Bist du entschieden? Haben wir das letzte Mal schon gesehen? Das griechische Wort für Gemeinde heißt Ekklesia. Und Ekklesia heißt so viel wie die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und als allererstes bist du herausgerufen, sind wir herausgerufen in die Liebe. Das ist das Allerwichtigste. Wir sind nicht herausgerufen in einen Zustand oder in eine Berufung der Selbstgerechtigkeit und des Richtens, wo wir alle anderen für schlecht erachten und sagen, ja, die sind nicht so gut, weil sie nicht so fromm und nicht so religiös und nicht so dies und nicht so jenes machen oder tun, weil sie sich nicht so anziehen wie du oder weil sie nicht so, ausschauen wie du oder wie auch immer. Du bist herausgerufen aus diesem weltlichen Denken, aus diesen weltlichen Beurteilungen und du bist hineingerufen in den Machtbereich des Sohnes der Liebe Gottes. Du bist ein Herausgerufener in die Liebe. Amen. Halleluja. Drei Leute finden es gut. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Die anderen sind noch nicht ganz angekommen. Okay. Nein. Preist den Herrn. Aber ihr Lieben, ich möchte heute Morgen möchte ich sprechen noch über einen zweiten Aspekt dieses griechischen Wortes Ekklesia, was ja wörtlich heißt die Gemeinschaft der Herausgerufenen letztendlich. Und ich möchte ein bisschen sprechen über dieses Bild, das Jesus vor Augen hatte, damals in seiner Zeit vor Augen hatte, als er dieses Wort bewusst genommen hat, um seine Gemeinde, seine zukünftige Gemeinde damit zu bezeichnen. Jesus hat ja dieses Wort gewählt für seine Gemeinde. Und dieses Wort hatte zu seiner Zeit eine ganz bestimmte Bedeutung, die nämlich aus dem griechischen Kulturkreis kam. Und diese Bedeutung war ganz schlicht und einfach, eine Ekklesia in der griechischen Kultur war die Versammlung derer, die aus einem griechischen Stadtstaat, die hatten ja so Stadtstaaten, also die waren, praktisch jede Stadt war ein eigener Staat, und aus diesen Stadtstaaten wurden mündige, wehrfähige Bürger herausgerufen, sie mussten auch noch männlich sein damals, ja, also wehrfähige, mündige Männer ab 18 Jahren wurden herausgerufen und sie versammelten sich auf dem Platz dieser Stadt und sie entschieden gemeinsam durch Abstimmung, entschieden sie über die Geschicke der Stadt. Das heißt mit anderen Worten, die Ekklesia war die Gemeinschaft derer, die herausgerufen waren aus ihrem Umfeld, um über ihr Umfeld Regierungsautorität auszuüben. Oi. Klingelt's? Gemeinde, Ekklesia. Jesus hat seine Gemeinde nicht nur einfach zu irgendeinem laschen Haufen bestimmt, sondern er hat seine Gemeinde bestimmt, geistliche Regierungsautorität in Liebe, das ist wichtig, in Liebe, aber geistliche Regierungsautorität hier auf dieser Erde wahrzunehmen. Er sieht seine Gemeinde als eine siegreiche, herrschende Körperschaft. Amen, sind hier ein paar Sieger. Halleluja. Also Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 15, er nennt die Gemeinde auch den Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist was Stabiles. Das ist was Starkes. Das ist was Unüberwindliches. Ja, ich habe gesagt, Jesus glaubt an seine Gemeinde. Das kannst du sehen an Matthäus 16, Vers 19, wo er sagt, hey, die Pforten der Hölle werden diese Ekklesia nicht überwältigen. Die steht, die ist fest. Und egal wie viel Dämonen der Teufel loslassen könnte gegen die Gemeinde, sie wird Bestand haben. Sie ist fest, sie ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit für ihre Umgebung, für ihre Stadt, für ihre Region, für ihre Nation. Der Leib Christi ist ein Zentrum der Autorität im Geist. Amen. Eine starke Bibelstelle dazu ist Epheser 3, Vers 10 folgende, ja, wo es heißt, letztendlich, ich drücke es mal in meinen Worten aus, hier wird zum Ausdruck gebracht, dass die Gemeinde Jesu Christi den geistlichen Mächten und Gewalten sozusagen kundtut, was die Stunde geschlagen hat für sie. Ja, ich lese mal vor, wie es hier klingt. In der Elberfelder heißt es, damit jetzt, sag mal jetzt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Ekklesia, also durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Mit anderen Worten, Paulus sagt hier, die Gemeinde erfüllt ihren Auftrag nicht einfach nur im Angesicht von anderen Menschen im Sinne von einer sozialen Institution, einer humanen Institution, einer Institution der Nächstenliebe, sondern die Gemeinde Jesu aus der Sicht Gottes erfüllt ihren Auftrag auch vor der unsichtbaren Welt. Das heißt, vor all den Mächten, all den Gewalten und auch vor den Engeln. Und ich sagte, je mehr die Gemeinde Jesu ihren Stand einnimmt, umso mehr werden Engel aktiv und umso mehr werden Mächte der Finsternis zurückgedrängt über eine Region und über eine Stadt. Amen. Es ist wichtig zu sehen, du als Christ, du lebst nicht nur im Angesicht von ein paar Menschen um dich herum, sondern du lebst im Angesicht der ganzen unsichtbaren Welt. Und dein, beziehungsweise unser gemeinsamer Auftrag ist es, diesen Mächten und Gewalten kundzutun, was ihre Stunde geschlagen hat. Und was ist ihre Stunde? Ihre Stunde ist, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Der Sohn Gottes wurde offenbar, um die Werke des Teufels zu vernichten. Das hat die Stunde geschlagen. Die Mächte der Finsternis hören durch den Dienst der Gemeinde ihr Schicksal proklamiert. Die Mächte, Jesus Christus wurde offenbar, um die Mächte des Teufels zu vernichten. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist unser Auftrag. Oh, preis den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Oh, Halleluja. Halleluja, danke Jesus, weißt du, das aufmerksam machen, weißt du, dass du sagst, wow, so ist das. Wir hatten es vorher, das prophetische Wort von der Sarah, wo sie gesagt hat, Jesus schnippt mit den Fingern, damit uns die Augen geöffnet werden. Ja, die Augen geöffnet werden in Bezug auf ihn, aber auch in Bezug auf die unsichtbare Welt insgesamt. Also wir tun unseren Dienst im Angesicht der unsichtbaren Welt, der Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und ich sag dir was, solange eine Gemeinde Jesu in einer Region, in einer Nation ist, und damit spreche ich jetzt nicht von einer Denomination, sondern ein Leib Christi insgesamt. Solange ein Leib Christi in einer Nation oder in einer Region ist, der wirklich seine Autorität wahrnimmt, solange können die Mächte der Finsternis nicht wirklich übernehmen. Amen, ja. Amen, das ist so. Und sie wissen das auch ganz genau. Sie freuen sich allerdings, wenn sie auf eine Gemeinde Jesu treffen, die sich ihrer Autorität nicht bewusst ist. Amen. Und deswegen möchte der Heilige Geist dir heute Morgen bewusst machen, was deine Position ist, was unsere Position ist. Halleluja. 2012 hatte ich eine Vision und in dieser Vision habe ich gesehen, was Gott in dieser Endzeit tun will. Und zwar habe ich gesehen, wie an ganz verschiedenen Orten, unterschiedlichen Orten, überall auf der Welt, hungrige, nach Gott hungrige Christen zusammengezogen wurden. Ja? Die wurden zusammengezogen. Die haben sich gefunden in diesem Hunger. Ich weiß nicht, bist du hungrig nach Gott? Ich hoffe, weil ich sage immer, zu Glory Life kommen die Hungrigen. Amen. Halleluja. Amen. Die anderen können sich nicht halten. Halleluja. Nicht, weil wir sie rausschmeißen, aber weil es ihnen dann irgendwann zu heiß wird. Weißt du? Ja, weil es ist so. Ich habe das gesehen in dieser Vision. Gott hat die Hungrigen zusammengezogen und diese Hungrigen haben Zentren formiert. Und diese Zentren, das waren Ekklesias, das waren herausgerufene, Hungrige, so ein Überrest von Hungrigen. Nicht alle im Leib Christi sind hungrig momentan. Nicht alle in den Kirchen sind hungrig momentan. Aber Gott hat einen Überrest von Hungrigen und die zieht er zusammen in Gemeinden, in Zentren. Er zieht diese Hungrigen zusammen und ich habe gesehen in dieser Vision, wie diese Orte, wo die zusammengezogen wurden, diese Versammlungen, wie sie zu Regierungsorten wurden im Geist, wie von diesen Orten geistlich Regierungsautorität ausgegangen ist in die Region, in die Nation, um sie herum, überall, wie diese Autorität ausgegangen ist. Amen. Ich habe gesehen, es waren verschiedene Aspekte, die ich gesehen habe in dieser Vision. Ich habe gesehen, wie in diesen Zentren ein mächtiger Lobpreis ausgegangen ist, ja, wo die Gegenwart Gottes sich freigesetzt hat. Wo es nicht nur darum ging, drei Lieder zu singen und dann die Predigt zu hören, sondern wo es darum ging, dass die Gegenwart Gottes in einen Raum kommt. Halleluja. Wie viele haben gespürt heute am Ende des Lobpreises, dass die Gegenwart Gottes in den Raum gekommen ist? Amen. Weißt du? Aber das liegt auch daran, weil wir pressen einfach so lange rein, bis wir wir da sind. Amen. Also wir geben uns nicht mit weniger zufrieden, weil wir wissen, die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. In der Gegenwart Gottes ist geistliche Autorität. Wenn die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt die Gegenwart Gottes nur von Weitem riechen, dann sind sie ab durch die Mitte. Amen. Und plötzlich können Engel den Raum füllen. Und plötzlich kann Gott übernehmen. Halleluja. Preis den Herrn. Gewaltiger Lobpreis habe ich gesehen. Ich habe gesehen, wie in diesen Zentren gewaltige Wunder passiert sind. Ja, kreative Wunder. Bemerkenswerte Wunder, die einfach auch für die Menschen drumherum einfach unbestreitbar waren. Ich habe das gesehen, einfach wie wirklich Leute, die am Ende waren, in diese Zentren gekommen sind, weil sie gehört hatten, da passieren Wunder, da passieren Heilungen, da passieren machtvolle Taten, da passieren diese Dinge. Weißt du, das ist auch Zeichen und Wunder sind ein Teil dieser Verkündigung der Autorität Jesu Christi für die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt. Amen. Gott hat es mir mal vor Jahren gesagt, das war, glaube ich, ein Jahr später nach dieser Vision, hat er zu mir gesagt, Georg, ich möchte, dass du die Realität meiner Auferstehung den Menschen um dich herum demonstrierst durch Zeichen und Wunder, die ich tun will. Amen. Ich habe damals gesagt, Herr, warum ausgerechnet ich? Ich bin doch eigentlich ein Intellektueller von Haus aus und Wunder und Intellektualismus passt so schlecht zusammen. Aber er hat dann gesagt, gerade deswegen. Ja, Amen. Er hat gesagt, genau deswegen, weil ich will dich zu einem Zeichen machen, hat er gesagt, für den Weg, den ich den Leib Christi führen möchte, nämlich weg vom Vertrauen auf ihren Verstand und hin zum Vertrauen auf die Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Okay. Halleluja. Biblisches Urbild eines solchen Zentrums der Herrlichkeit, ich nenne es Zentren der Herrlichkeit, was ich damals gesehen habe, und ich habe noch verschiedene andere Sachen gesehen, ich werde gleich noch weiter darauf eingehen, aber die biblische Grundlage eigentlich für solche Zentren der Herrlichkeit findest du in der ersten Gemeinde, die Gott gegründet hat, sogenannte Urgemeinde. Ja? Und die wird in Apostelgeschichte 2 beschrieben, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 wird einiges über dieses Gemeindeleben beschrieben, wie diese Gemeinde, diese herrliche Gemeinde am Anfang aussah. Und ihr Lieben, wenn wir das lesen, dann muss uns bewusst sein, die Bibel sagt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Das heißt, Gott hat noch größere Herrlichkeit verheißen am Ende, wie die Herrlichkeit, die in der Urgemeinde offenbar war. Das ist schon krass. Amen. Sagen wir zu den Nachbarn, krass. Halleluja. Okay, Apostelgeschichte 2, 42. Was passierte in dieser Gemeinde? Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Mit anderen Worten, als erstes Mal können wir festhalten, diese Urgemeinde war ein Ort der Einheit. Amen, sag mal Einheit. Es war ein Ort, wo sie in Einheit zusammenkamen. Es war auch ein Ort der Lehre, wo sie das Wort Gottes hörten. Und es war auch ein Ort des Gebets. Und es war auch ein Ort, wo sie Abendmahl genommen haben. So wie wir heute auch Abendmahl nehmen. Okay? Und dann geht's weiter. Vers 43. Es kam aber über jede Seele Furcht. Mit anderen Worten, hier ist nicht von Angst die Rede im Sinne von, sondern Ehrfurcht vor Gott. Furcht des Herrn. Das heißt, von diesen Zentren der Herrlichkeit geht etwas aus, was Leute ehrfürchtig sein lässt, ehrfürchtig macht vor Gott. Sagt, wow, also so wie die Jünger, die im Boot saßen, als Jesus sagte, Sturm, schweig und verstumme. Und sofort ist er verstummt. Da sind sie ehrfürchtig niedergesungen und haben gesagt, wer ist dieser, dass ihm auch der Wind und die Wellen gehorchen? Amen. Sie sind erschrocken über die Autorität und Vollmacht. Weißt du, die Welt kommt in eine Zeit hinein, ich sag's dir, wo sie erschrecken wird über die Autorität und Vollmacht, die von der Gemeinde Jesu Christi ausgeht. Amen. Macht euch bereit. Halleluja. Es geht nämlich weiter und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Amen. Also Zeichen und Wunder folgen uns, sagt die Bibel. Nicht wir folgen Zeichen und Wundern übrigens, sondern Zeichen und Wunder folgen uns. Sag mal, Zeichen und Wunder folgen mir. Okay, also Zeichen und Wunder. Und dann, was haben wir noch im Angebot? Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen, hatten alles gemeinsam. Das ist nochmal die Einheit. Ja, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot. Also ich habe noch verkauften, die Güter waren auch dazwischen, so stark war die Einheit und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig, haben wir wieder die Einheit, im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Was war also diese Urgemeinde für Orte? Es waren Orte, es war ein Ort der Freude. Sag mal, ein Ort der Freude. Da in der Urgemeinde saßen sie nicht einfach nur alle so zusammen und haben gesagt, oh, lieber Gott, mach uns fromm, dass wir in den Himmel kommen. Es war nicht so, sondern da war Jubel. Oh, Petrus sagt, dass ihr jubelt über den, mit unaussprechlichem Jubeln über den, der euch erlöst hat, über Jesus jubelt. Halleluja, es war ein Ort des Jubels. Also wenn Sie vorher der Hut an das Fußballstadion erwähnt, ja, wenn Sie im Fußballstadion für den VfB jubeln können, wie viel mehr können wir für den Herrn der Herren, den König der Könige jubeln? Halleluja! Weißt du, der hat schon gesiegt, Amen! Also bevor überhaupt das Spiel begonnen hat, hat er schon gesiegt. Und zwar nicht nur 1-0. Preist den Herrn. Also, Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lob den Gott, da haben wir den Lobpreis, die Anbetung, ich habe es schon erwähnt. Mächtiger Lobpreis, wo der Himmel auf die Erde einbricht. Amen. Mächtiger Lobpreis. Lobten Gott und dann kommt noch was. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Mit anderen Worten, sie wirkten hinein in die Gesellschaft um sie herum. Sie hatten eine Ausstrahlung in die Gesellschaft um sie herum. Also die Gemeinde Jesu, die herrliche Ekklesia, ist dazu bestimmt, in die Welt um sie herum einzuwirken. In die Gesellschaft einzuwirken. Auf unterschiedlichen Arten und Weisen, durch einzelne Personen, aber auch durch Initiativen, die hineinwirken, einfach in die Gesellschaft. Zum Beispiel durch Gründung eines Kindergartens als Beispiel. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, melde dich bei uns. Wir sind gerade im Prozess, einen zu gründen. Halleluja. Also, solche Dinge, es können natürlich auch Gründung von Schulen sein, Altersheime, was auch immer, andere gesellschaftliche Alternativen. Aber offensichtlich ging etwas aus von der Gemeinde, wo die Gesellschaft sagte, wow, gut, dass wir die haben. Amen. Gut, dass wir die haben. Weißt du, obwohl in Deutschland inzwischen ja viele Leute nicht mehr in irgendeiner Kirche sind, aber ich glaube nach wie vor, nach Umfragen stimmt immer noch die Mehrheit der Deutschen der Aussage zu, dass es gut ist, dass es die Kirche gibt in Deutschland. Ja, weil sie gute Dinge tut. Hoffentlich. Amen. Preist den Herrn. Also, Gunst beim ganzen Volk. Und dann kommt der Schluss. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mit anderen Worten, die Urgemeinde war ein Ort, von dem aus Menschen, die Jesus noch nicht kannten, reingezogen wurden, reingerufen wurden, verlorene Menschen, verlorene Seelen errettet wurden. Amen. Das Herz Gottes wurde offensichtlich durch die Urgemeinde offenbar. Die saßen nicht nur fromm auf ihren Stühlchen im Kreis rum und sagten, gut, dass wir einander haben und gut, dass wir uns schon so lange kennen und gut, dass die letzten 10 Jahre kein Neuer zu uns gekommen ist, weil sonst wären wir ja herausgefordert, sondern sie waren mehr als offen. Sie gingen auf die Neuen offensichtlich zu. Sie gingen auf die verlorenen Menschen zu und sie holten sie rein ins Reich Gottes. Amen. Sag mal, zu solch einer Ekklesia gehöre ich. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist die herrliche Gemeinde. Und Paulus sagt, und das war noch was weiteres, was ich auch in meiner Vision damals gesehen habe. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 20, diese Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und der Propheten. Das heißt, da ist eine apostolisch-prophetische Salbung in dieser Gemeinde aktiv. Das heißt, da gibt es eben zum Beispiel auch prophetische Worte, die Menschen überführen. Da gibt es Worte der Erkenntnis. Da gibt es gleichzeitig Geist. Väter und Mütter, die wiederum andere Söhne und Töchter hervorbringen, sodass sie selber zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Amen. Das ist die herrliche Ekklesia. Es ist ich habe das gesehen damals in der Vision, es ist eine Gemeinschaft der Liebenden, die geleitet werden von väterlichen und mütterlichen Personen, die wiederum andere hervorbringen, selber geistliche Väter und Mütter zu sein. Amen. So funktioniert Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht ein Programm, sondern Jüngerschaft ist Vaterschaft, ist Mutterschaft, geistliche Vaterschaft und Mutterschaft. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gemäß der Bibel, ich habe es schon gesagt, wird diese Gemeinde immer herrlicher hervorkommen, je näher das Ende rückt. Und wir sollten besser diese Vision vor Augen haben. Manche sagen, wie kannst du so eine gewaltige Vision vor Augen haben? Oder sagen manchmal auch, ja, du musst doch mehr das Negative sehen, alles, was noch nicht ist, alles, was noch nicht stimmt. Ihr Lieben, die Bibel sagt in 1. Korinther 13, 7, die Liebe glaubt alles. Das heißt, wenn es in der Gemeinde keine Söhne und Töchter gibt, die an die Gemeinde glauben, weißt du, du musst glauben daran, dass auch die Gemeinde, zu der du gehörst, dass diese Gemeinde immer herrlicher wird, anstatt dich darin zu verlieren, in dem, was noch nicht passen würde, dann sagst, ja, die reden immer von der Herrlichkeit, aber schau mal da und schau mal da. Ja, dann bete. Und natürlich, manchmal muss man auch was tun, um Dinge in Ordnung zu bringen, aber vor allen Dingen tun wir es im Glauben. Amen. Das heißt, wir glauben das Gute. Wir glauben an die herrliche Gemeinde. Ich glaube an die herrliche Gemeinde. Amen. Wir haben nicht umsonst da draußen diese Goldwand hängen mit dem Bibelvers daneben. Haggai 2, Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Amen. Das haben wir vor Augen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Preist den Herrn. Ja, und die Bibel sagt dann weiter, auch in Bezug auf die Gemeinde der Endzeit, und das ist dann wirklich gewaltig, das ist sozusagen das Ende von allem. Ja, in Jesaja 2, Vers 2 bis 3 in der Neues Leben Übersetzung wird dieses Bild entfaltet. Da sagt sie letztendlich über die Gemeinde Jesu, er sagt hier, Jesaja sagt, in den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, welches ist der Berg? Das ist der Berg Zion im Alten Bund natürlich, ja, aber wer ist heute, was ist heute das Haus des Herrn? Die Gemeinde. Amen. Ja. Seid ihr wach, ihr Lieben? Ja. Halleluja. Oder seid so aufmerksam, dass ihr gar nicht mehr den Mund aufbekommt. Halleluja. Okay. Also, die Gemeinde. Und da heißt es, dieser Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, wird zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Das heißt, es wird gesehen werden. Und jetzt kommt's. Alle Völker werden zu ihm strömen. Eieieiei. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Haus des Gottes Israel gehen. Wir wollen dahin. Dort, und das ist der Grund, warum sie dahin wollen, dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Denn dann wird die Weisung des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Amen. Halleluja. Also ich glaube, es wird die Zeit kommen. Vielleicht muss die Welt da noch manche Turbulenzen vorher erleben. Aber es wird die Zeit kommen. Da werden sie zur Gemeinde Jesu kommen und sagen, betet für uns. Und sagt uns, was euch der Herr gesagt hat. Gebt uns das Wort der Weisheit für das, was wir tun sollen. Amen. Und sie werden strömen und sie werden kommen. Und vielleicht werden sie bei Nacht kommen, so wie Nikodemus, sodass es keiner sieht und keiner merkt. Aber das macht nichts. Aber sie werden kommen, weil sie sagen, da ist eine Weisheit, da ist eine Klarheit von Gott. Ich brauche das Wort des Herrn. Amen. Halleluja. Durch die herrliche Gemeinde. Amen. Die Gemeinde Jesu ist dazu bestimmt, im Geist gesprochen, der höchste Berg in einer Nation zu sein. Nicht irgendeine andere Religion, nicht irgendein humanistischer Geist, nicht irgendetwas, was irgendjemand toll findet oder groß macht oder so, sondern der Berg des Herrn ist dazu bestimmt, der höchste Berg zu sein. Der Berg, der gesehen wird. Halleluja. Kannst du das sehen? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann noch ein letztes Bild, das die Bibel gebraucht in Bezug auf die Braut Christi. Braut ist ja das eine Bild, was wir schon hatten. Ekklesia, Gemeinschaft herausgerufen, das andere. Und dann gibt es noch ein Bild, das das Neue Testament gebraucht in Bezug auf die Gemeinde. Wir hatten es gerade schon in diesem Text in Jesaja 2, auch im Alten Bund als Vorschatten, nämlich der Tempel des Heiligen Geistes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann sag mal zu deinem anderen Nachbarn, und wir alle zusammen sind der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Und Tempel des Heiligen Geistes, was heißt es? Tempel des Heiligen Geistes heißt, quasi kannst du so sagen, die Gemeinde Jesu ist sozusagen der Ort, der den Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes beherbergt. Es ist sozusagen der Container der Herrlichkeit Gottes. Das heißt auch mit anderen Worten, dass letztendlich der Heilige Geist auf dieser Welt nichts tut, es sei denn, es ist in irgendeiner Form im Zusammenhang mit dem Tempel des Heiligen Geistes, also mit der Gemeinde. Amen. Also Gott, natürlich ist es nicht immer so, ich bin zum Glauben gekommen, mir hat niemand von Jesus erzählt damals. Trotzdem glaube ich, und ich weiß es auch, dass Leute für mich gebetet haben. Und deswegen bin ich zum Glauben gekommen. Ja, nicht für mich persönlich vielleicht sogar, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand für mich persönlich, vielleicht zu der Zeit nicht, weiß ich nicht, kann ich heute nicht sagen. Aber definitiv gab es betende Christen in der Stadt, in der ich gelebt habe. Amen. Und Gott hatte bereits einen Platz für mich vorbereitet in seinem Leib und deswegen konnte er mich rufen. Also die Dinge passieren nicht einfach im luftleeren Raum, sondern wenn sie nicht durch persönliche Begegnung passieren, dann passieren sie zumindest durch Gebete. Aber alles, was Gott auf dieser Welt tut, passiert im Zusammenhang mit der Ekklesia, im Zusammenhang mit der Versammlung der Herausgerufenen. Also kannst du das sehen, warum es so entscheidend ist, dass wir uns nicht abschneiden von der Versammlung der Herausgerufenen? Kannst du sehen, dass es jeden Preis wert ist zu bezahlen, um am Leib zu bleiben? Weil Gott tut nichts, der Heilige Geist tut nichts, in Zeiten im Zusammenhang mit seiner Gemeinde. Deswegen glaube ich auch, dass die Trübsal, die ganz große Trübsal, erst dann kommen kann, wenn die Gemeinde weg ist von der Erde, weil mit der Gemeinde ist der Heilige Geist erstmal weg. Das heißt nicht, dass er nicht nur irgendwo im Raum ist, aber er hat keine Körperschaft mehr hier auf dieser Erde. Amen. Verstehst du? Aber solange die Körperschaft hier auf dieser Erde ist, die dem Heiligen Geist Raum gibt, solange kann der Heilige Geist wirken. Und rate mal, er gewinnt immer. Er ist der Stärkste. Halleluja. Die Pforten der Hölle können diese Ekklesia nicht überwältigen. Halleluja. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Teil seines Leibes sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam den Leib Christi bauen auch. Diesen Tempel Gottes. Und da komme ich zu meiner letzten großen Bibelstelle und zwar Haggai 1, Vers 7 bis 8, wo der Prophet Haggai das Volk Israel ermahnt und sagt, hey, achtet mal darauf, worauf es ankommt. Er sagt hier, Vers 7, er sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Und er wirft ihnen vor, dass jeder nur danach schaut, nach seinem eigenen Haus zu laufen und nach seinem eigenen Haus zu suchen und zu gucken, dass sein eigenes Leben irgendwie gut läuft. Und dann sagt er, hey, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge, und bringt Holz herbei und baut das Haus. Er spricht vom Tempel. Er spricht von dem Tempel, in dem er im nächsten Kapitel sagt, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Er spricht von diesem Haus der größeren Herrlichkeit. Und er sagt, jawohl, steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Amen. Mit anderen Worten, die Heimat der Gläubigen ist das zentrale Anliegen Gottes, das zentrale Anliegen auf dem Herzen Gottes. Und wir sollten ihm wirklich danken, zum einen für das Vorrecht, dass wir zu seinem Leib gehören. Weißt du, du wurdest herausgerufen. Damals die alten Griechen, die zu dieser Ekklesia gehörten, in dieser griechischen Polis, in diesem Stadtstaat, die waren stolz. Ich gehöre zur Ekklesia. Ich bin nicht einfach nur ein normaler Bürger. Ich gehöre zur Ekklesia. Ich bin herausgerufen. Ich habe eine besondere Position. Weißt du, das ist ein Vorrecht. Ein gewaltiges Vorrecht. Und dieses Vorrecht beinhaltet gleichzeitig auch eine Verantwortung, nämlich die Verantwortung, diese Ekklesia zu bauen und diese Herrschaft auszuüben. Amen. Und jeder von uns, weißt du, Paulus sagt es dann noch in Epheser, ja stimmt, das könnt ihr auch noch lesen, das ist auch noch ein guter Text, Epheser 2, Vers 19 bis 22, wo es zuerst darum geht, die Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten und dann sagt er, Christus ist der Eckstein und dann sagt er, ihr alle aber werdet aufgebaut sozusagen als lebendige Steine mit eingebaut, am Eckstein entlang, eingebaut in diesen Tempel Gottes. Das heißt, jeder von uns ist ein Baustein. Und jetzt rat mal, was passiert, wenn du bei einem Gebäude einige Bausteine einfach rausziehst aus der Mauer. Also erstens mal, selbst wenn du nur einen rausziehst, dann zieht's schon mal. Das ist schon mal schlecht. Dann zieht's, ja. Okay, fällt vielleicht noch nicht zusammen, wenn einer weg ist. Fällt vielleicht auch noch nicht zusammen, wenn zwei weg sind, aber es zieht. Amen. Ist schon nicht gut. Aber wenn zu viele weg sind, dann fällt das ganze Gebäude zusammen. Es kann nur aus diesen Steinen bestehen. Und jeder einzelne dieser Steine am Haus Gottes ist ein Sohn, ist eine Tochter Gottes. Das heißt, du bist ein solcher lebendiger Baustein. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein lebendiger Baustein. Und deshalb wirst du gebraucht. Halleluja. Ohne dich geht's nicht. Und weißt du, ich glaube, dass Gott wirklich in dieser Zeit, ich glaube, dass der Heilige Geist in dieser Zeit wirklich Überstunden macht, weil die Zeit ist kurz. Ja, also zum Glück hat der Heilige Geist keinen 8-Stunden-Tag, preist den Herrn. Amen. Ja, das heißt jetzt, wir müssen mehr arbeiten, aber der Heilige Geist, der arbeitet sowieso schon 24 Stunden rund um die Uhr. Amen. Ja, und ich sage mal, er macht Überstunden, um dafür zu sorgen, dass jeder im Leib Christi wirklich an seinen Platz kommt. Und eingebaut wird an der Stelle, wo er gebraucht wird von Gott. Weißt du, und der eine wird gebraucht, vielleicht im Dienst eines Vaters und einer Mutter für andere, die er zu Jüngern macht und die er wiederum in die Sohnschaft hineinführt und die er wieder hervorbringt als geistliche Väter und Mütter. Andere werden gebraucht im sogenannten Hilfeleistungsdienst, also zum Beispiel im Ordnerdienst oder im Büchertisch oder im Kinderdienst oder wo auch immer für Jugendliche in unterschiedlichen Bereichen, im Lobpreis, in der Heilung, egal was auch immer du sagen willst, draußen im Kaffee, preist den Herrn. Heute sind schon wieder einige draußen im Kaffee, die sonst hier im Gottesdienst wären, aber weil sie einfach im Kaffee sind, machen sie jetzt schon für dich bereit, das, was du nachher essen kannst. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein wichtiger Baustein. Halleluja. Weißt du? So ist jeder von uns ein zentraler, wichtiger Baustein. Es gibt außer dem Eckstein gibt's keinen Stein, der wichtiger oder weniger wichtig wäre. Wusstest du das? Ohne den Eckstein geht gar nichts, das ist Jesus. Amen. Okay, aber jeder andere Stein ist genauso wichtig, um den Leib Christi zu bauen, um ein Teil zu sein und um seinen Platz einzunehmen. Also lass uns heute Morgen, lass uns wirklich Gott, dem Vater, danken. Lass uns ihm danken für das Vorrecht, dass wir zu seinem Leib gehören dürfen. Und lasst uns wirklich uns entscheiden, unseren Platz einzunehmen. Lass uns mal zusammen aufstehen jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Schließ deine Augen, schau auf ihn. Halleluja. Lobpreisteam kann nach vorne kommen übrigens. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, Herr, das zu uns spricht heute Morgen, Herr. Und wir danken dir, Vater, für deine Vision. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du deine Braut vor 2000 Jahren ins Leben gerufen hast. Und dass du gesagt hast, auf diese Ekklesia können wir uns verlassen. Diese Ekklesia wird nicht überwunden werden von den Mächten der Finsternis. Und ich danke dir, Vater, für das Vorrecht. Halleluja, Halleluja. Lass dich nicht ablenken, sondern schau auf Jesus. Sag einfach, danke, Vater, für das Vorrecht, dass ich zu deinem Leib gehören darf. Ich bin ein Teil deines Leibes. Danke, dass ich zu dir gehöre. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt einfach, ich bitte dich einfach gerade jetzt, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich seinen Platz zeigst in dieser herrlichen Ekklesia. Dass du jedem Einzelnen heute Morgen, dass du sprichst zu uns, Herr, zu jedem Einzelnen heute Morgen. Spiel dir im Hintergrund ein bisschen. Halleluja, dass jeder Einzelne wirklich seinen Platz einnimmt, Herr. Herr, von dir erkannt, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du selber uns heute herausrufst, ganz neu. Jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Mach dich bereit, dich rufen zu lassen. Der Ruf Gottes, er geht heute nicht. Lass dich nicht ablenken, sondern schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Halleluja. Er ruft dich jetzt. Er ruft dich jetzt. Das ist ein heiliger Moment, das ist ein wichtiger Moment, das ist ein entscheidender Moment. Er ruft dich jetzt. Halleluja. Er ruft dich an sein Herz. Er ruft dich in seine Vision. Er ruft dich hinein in seine Sicht über seine Gemeinde. Und er legt in dein Herz gerade jetzt eine tiefe Dankbarkeit, dass du zu seinem Leib gehörst. Weil es ist ein Vorrecht. Also ich will um keinen Preis der Welt dieses Vorrecht verlieren, zu seinem Leib zu gehören. Also egal, was es bedeutet, egal, was es kostet, aber ich will ein Teil seines Leibes sein. Und egal, wie mich vielleicht mal der ein oder andere in seinem Leib enttäuschen mag oder verletzen mag oder mir Schwierigkeiten machen mag, ich werde nicht aufhören, den Leib Christi zu lieben. Und zwar alle seine Kinder, egal in welcher Denomination und Konfession sie sind. Triff einfach gerade jetzt in deinem Herzen diese Entscheidung. Ich sage einfach, wenn du das möchtest, einfach mit mir zusammen, dann sag einfach, Vater, in dem Namen Jesus, treffe ich gerade jetzt diese Entscheidung, den Leib Christi zu lieben. Ganz egal, was ich erleben mag. Und ganz egal, aus welcher Konfession oder welcher Denomination und in welcher Konfession und in welcher Denomination sie sein mögen, ich entscheide mich, deinen Leib zu lieben. Halleluja. Für immer. Ich entscheide mich, mich zu verbinden mit dem Glauben Gottes, mit der Sicht Gottes, mit der Vision Gottes für sein Leib. Und ich bin entschieden, meinen Platz einzunehmen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt wird der Heilige Geist einigen klarer machen. Wir hatten am Donnerstag eine super Stunde von unserem Pastor Christian über, wie wir herausfinden können, wo unsere Berufung, sozusagen unsere spezifische Berufung, unser spezifischer Platz ist, auch im Leib Christi. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt auch Dinge bestätigt in manchen Herzen oder auch Dinge ganz neu dir zeigt und dir sagt, ja, ich habe dich da berufen. Das ist, habe ich in dein Herz hineingelegt. Und ich brauche dich dafür in meiner Gemeinde. Ich brauche dich dafür nicht als Einzelkämpfer. Ich brauche dich dafür nicht irgendwo draußen auf der weiten Flur, sondern ich brauche dich in meiner Gemeinde. Und ich danke dir, Jesus, dass du zu jedem Einzelnen gerade jetzt sprichst und dass du das festmachst mit jedem Einzelnen. Ja, du hast uns berufen. Du hast uns geliebt und du hast uns berufen. Halleluja. Du hast uns deinen Auftrag anvertraut. Du hast uns den Auftrag der Gemeinde Jesu anvertraut. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Gott spricht zu dir. Halleluja. Gott spricht zu dir. Halleluja. Gott spricht zu dir. Gott bestätigt gerade jetzt Dinge. Gott bestätigt gerade jetzt Dinge in deinem Herzen. Halleluja. Danke, Jesus. Er gibt dir Klarheit. Halleluja. Bestätigt gerade jetzt Dinge. Danke. Lasst euch nicht ablenken. Schaut auf Jesus. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt Dinge bestätigst, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, dass du zu unseren Herzen sprichst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Sein Geist ist hier. Sein Geist ist hier. Danke, Jesus. Korabasi kararara namashi kararara nanana. Korabasi kararara karara karara kush. Korabasi karara karara karara kush. Sein Wort ist ausgegangen. Halleluja. Danke, Jesus. Sein Wort geht aus zu dir. Das Wichtigste, was jetzt passiert, ist das, was in deinem Herzen passiert. Ich spüre, wie der Heilige Geist mich beeinigt, ist so wie so Maurer, die so einen Stein in der Hand haben und der liegt schon sozusagen in der Position, so auf dem weichen Mörtel, aber dann rücken sie ihn nochmal so zurecht, um ihn so richtig wirklich einzubauen. sodass er richtig sitzt. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist es bei einigen gerade jetzt macht. Dass er so richtig sitzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Richtig fest sitzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht legt der Heilige Geist dir gerade jetzt Dinge aufs Herz auch. Dinge, wo er möchte, dass du da hineingehst, wo er dich beruft. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht Dinge, wo du bisher noch gar nicht dran gedacht hast. Aber plötzlich kommt da was. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er bestätigt, er setzt frei, er gibt Klarheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Das, was er dir gezeigt hat, das nimmst du und da entscheidest du dich und sagst, jawohl, ich werde nicht locker lassen, bis der Stein meines Lebens fest sitzt im Haus des Herrn. Genau an der Stelle, wo er hingehört. Genau da will ich wirksam werden. Gott hat diesen Platz für dich. Du musst nur aktiv werden manchmal. Du musst drauf zugehen. Wenn du darauf wartest, bis irgendwann mal nochmal ein Engel bei dir persönlich anklopft, um es zu bestätigen, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Und ich sage auch manchmal so, du musst manchmal einfach irgendwo anfangen, auch in der Gemeinde. Du musst einfach irgendwo anfangen zu dienen. Vielleicht kannst du nicht gleich in dem Dienst anfangen, wo du schon gesehen hast, dass du ihn eines Tages mal haben wirst. Ja, vielleicht, ja, wenn du neu hier in der Gemeinde bist, wirst du nicht gleich nächsten Sonntag hier predigen können, sicherlich. Ja, aber Gott hat dich berufen, also fang einfach irgendwo an, ihm zu dienen. Fang einfach in irgendeinem Dienst an. Ja, Gott liebt seine Braut, Gott liebt seine Gemeinde. Und er glaubt an diese größere Herrlichkeit, oh, die jetzt sich freisetzt. Oh, Heiliger Geist, wir erwarten das, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du auch jetzt gerade hier in diesem Raum, dass du uns einen Vorgeschmack gibst auch, Herr. Herr, dieser größeren Herrlichkeit gerade jetzt, Herr. Oh, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ein Vorgeschmack dessen, was du tun möchtest, Herr. Halleluja. Du legst deine Hand auf Einzelne. Sei das für Lobpreis, sei das für Heilung, sei das für Ordner, sei das für Kinder, sei das für Jugendliche, sei das für ältere Menschen, sei das für welchen Dienst auch immer, er legt dir die Dinge aufs Herz gerade jetzt. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Jesus. Preise dich, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Herr, wer streckt sich aus mit seinem Herzen und sagt, Herr, ich bin hungrig danach, in all das hineinzukommen, was du für mich hast. Streck dich einfach nochmal aus. Du bist hungrig, du bist wirklich hungrig, in all das hineinzukommen, was er für dich hat. Du bist hungrig. Hunger zieht Gott an. Hunger zieht Gott an. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gehört ihr zusammen, ihr beide? Weil ich hab speziell dich gesehen. Ich habe gesehen, wirklich, dass Gott sieht, ich kenne dich nicht, aber Gott sieht dein Herz und er sieht diesen wirklich diesen entschiedenen Hunger. Und du bist einer, der vorangeht. Du bist einer, der wirklich entschieden ist, Neues zu ergreifen in Gott, weil einfach dieser Hunger dich treibt. Und nicht immer haben dich alle deswegen verstanden, wegen dieses Hungers, weil du einfach, ja, einfach bereit warst, auch ungewöhnliche Dinge wirklich zu ergreifen und in ungewöhnliche Dinge hineinzugehen. Aber Gott wird es in der Zukunft mächtig gebrauchen. Und ich habe wirklich gerade gesehen, wie du wirklich so auf so einer Raketenabschussrampe bist. Und ich sehe einfach, da kommt dieser Moment, wo eine Beschleunigung kommt, ja, in dein Leben und du wirklich in diese Umlaufbahn voll und ganz geschossen wirst. Und du hast dich danach gesehnt, auch und du hast gesagt, ah, wie lange noch auf der Startrampe? habe. Aber Gott sagt, ich zünde diese Rakete. Die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist gekommen. Halleluja. Kommt ihr beide mal kurz raus. Ich möchte kurz die Hände auflegen. Ihr beide. Ganz kurz einfach. Ja, kommt einfach ein bisschen hier rüber schnell. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Kommt einfach hier nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Streckt einfach eure Hände aus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du Neues wirkst im Leben dieser beiden kostbaren, Herr. Danke, Herr, für ein neues Feuer, Herr. Herr, für ein neues Aufbrechen, für ein neues Durchbrechen, Herr. Danke, Herr, dass du sie in eine neue Umlaufbahn schießt, Herr. Beide zusammen, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr. Herr, dass du meinen Bruder vorangehen lässt, Herr. Weiter, Herr. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass es mehr und mehr auch um ihn herum erkannt werden wird, dass du es bist, der ihn treibt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für dieses kostbare Ehepaar. Danke auch für meine Schwester, Herr. Danke, Herr. Herr, dass du mit deinem Geist auf ihr bist. Halleluja. Halleluja. Ich sehe das richtig so. Ihr ergänzt euch wunderbar. Ja, du gehst voran, du gehst in Neues rein. Und ich sehe dich so, wie du wirklich sozusagen manchmal so im Nachgang der Rakete, wie so die Dinge einfach wieder ordnest und bemutterst sozusagen, damit auch alles schön im Frieden bleibt und alles schön gut läuft. Halleluja. Und so ergänzt ihr euch. Danke, Jesus. Danke, Vater, für dieses kostbare Ehepaar, Herr. Danke, Herr, dass du sie mächtig gebrauchen wirst, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja für das, was er tut. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du heute hier bist und du fühlst dich vielleicht wie abgeschnitten noch, abgeschnitten von dem Wirken Gottes in seinem Leib. Ja, es kann verschiedene Gründe geben, dass es dir so geht. Letztendlich hängen sie immer mit dem Haupt zusammen, weil Jesus ist das Haupt seines Leibes. Und manchmal ist es so, dass du vielleicht einfach durch irgendetwas in deinem Leben das Haupt betrübt hast, du hast vielleicht gesündigt und du hast es aber irgendwie nicht bereinigt, sondern es hat dich weggebracht von Jesus mehr und mehr. Und dann fühlst du dich heute hier wie abgeschnitten, du bist wie entfernt von ihm. Aber Jesus ruft dich heute zurück an sein Herz, auch wenn du über Livestream zuschaust, betrifft dich das in den Umständen. Und er ruft dich zurück an sein Herz. Weil er möchte, dass du nicht fern bist, sondern dass du nahe bist. Er sieht dich als ein Teil, nicht getrennt von sich selber und von seinem Leib. Vielleicht gibt es Dinge, die in deinem Herzen, wo du von Menschen im Leib Christi verletzt worden bist und du hast diesen Personen einfach noch nicht vergeben, dann trennt dich das von seinem Leib. Und dann kann es dazu führen, dass du dich wie irgendwie immer daneben siehst. Oder es kann auch sein, dass du dich vielleicht noch nie wirklich bewusst mit dem Haupt verbunden hast, also mit Jesus Christus. Du hast vielleicht noch nie bewusst gesagt, ja, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Nimm du den Platz auf dem Thron meines Herzens ein. Das hast du vielleicht noch nie gesagt. Oder du hast es mal vor Jahren gesagt, aber du bist wieder davon weggekommen. Heute Morgen ist hier deine Gelegenheit. Weißt du, jeder, der gerade jetzt sich irgendwo fern fühlt, jeder, der sich fern sieht, Gott ruft dich, nahe zu sein. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte, dass heute der Heilige Geist wirklich mich über diese Schwelle führt, sodass ich von diesem Gottesdienst weggehen kann und sagen kann, jawohl, ich bin ein Teil. Ich bin ein Teil dessen, was Gott tut in dieser Zeit. Ich bin nicht mehr am Rand, ich bin nicht mehr getrennt. Wenn du das bist, dass du sagst, jawohl, ich möchte das gerade jetzt, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich persönlich beten. Und deswegen ganz schnell, wo du bist, einfach wenn du hier im Raum bist, streck einfach deine Hand aus und sag, hier bin ich, Herr, ich möchte das, ich möchte jetzt wirklich zu einem werden, der einfach innen ist, nicht mehr außen, sondern innen. Ja, wenn du über Livestream zuschaust, Gott sieht auch dein Herz, du kannst auch da deine Hand heben, ich sehe es zwar nicht, aber wir nehmen dich mit rein in dieses Gebet. Ja, wer ist hier? Gott sieht deine Hand da drüben, ist noch jemand da? Herr, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt gerade das festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich ganz neu in sein Herz. Er hat eine Bestimmung für dein Leben. Er hat eine Bestimmung für dein Leben. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte in diese Bestimmung hineinkommen, dann einfach da, wo du bist, streck einfach deine Hand aus zu ihm. Sag einfach, ja, Herr, ich möchte das. Ja, Herr, ich möchte das. Ja, ist noch jemand da? Ich sehe die Hände da drüben. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das? Dann, ja, hier sehe ich noch eine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte, dass du jetzt mich in dieses Gebet mit hineinnimmst? Dann wollen wir zusammen beten. Gott sieht deine Hand da hinten auch. Ja? Halleluja, danke, Jesus. Gott sieht deine Hand. Halleluja. Komm, lass uns einfach mal Folgendes tun. Einfach jeder, der seine Hand gehoben hat, streck sie einfach mal ganz weit aus und lass uns einfach zusammen ein Gebet sprechen. Lass uns zusammen sagen, Vater, in dem Namen Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich fern von dir gelebt habe. Vergib mir, wo ich mich getrennt habe von deinem Leib, wo ich nicht vergeben habe oder wo ich nicht um Vergebung gebeten habe. Vergib mir meine Sünde. Und so vergebe auch ich jedem, der an mir gesündigt hat. Heiliger Geist, zieh mich gerade jetzt ganz nah an das Herz von Jesus. Ich empfange dich jetzt, Herr Jesus Christus. Du bist mein Erlöser. Und du setzt mich gerade jetzt frei, ein Teil zu sein deines Leibes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Wenn du dieses Gebet heute mitgesprochen hast und damit einen Neuanfang gemacht hast, wenn du das jetzt vielleicht zum ersten Mal gesprochen hast, du hast deine Hand gehoben, dann einfach lade ich dich ein. Komm ganz schnell zu mir nach vorne. Ich möchte einfach ganz kurz auch die Hand auflegen, sodass es einfach festgemacht wird in deinem Leben. Dass wirklich dieses Neue, dieser Neuanfang in deinem Leben festgemacht wird. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Jeder, der einfach sagt, jawohl, das bin ich, da bin ich gemeint, komm einfach ganz schnell nach vorne. Und ich lege dir einfach ganz kurz die Hand auf durch die Kraft Gottes. Wird es passieren in dir? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir preisen dich, Herr, für jeden Einzelnen, den du heute berührt hast hier. Wir preisen dich für das Neue, das du tust. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Danke, Vater. Danke, Vater, genau, wenn es darüber kommt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du jeden, der jetzt hier nach vorne gekommen ist, Herr, dass du das festmachst, was wir gebetet haben, Herr. Und die, die fern waren, hast du in Christus nahe gemacht. Und ich danke dir, Herr, dass sie nicht mehr von deinem Herzen zu reißen sind, Herr. In Jesu Christi Namen, Herr. Danke, Vater, für die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Danke, Herr, für das Werk der neuen Geburt und das Werk der Neuschaffung, das Werk der Vergebung, Herr, das Werk des Loslassens. Siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Gerade jetzt, aufgrund deines Bekenntnisses vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, handelt er und er macht es neu in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und das Wort sagt auch, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Sondern die Wahrheit ist, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht und er vergibt dir und er reinigt dich von allem, was du falsch gemacht hast. Und so spreche ich euch allen zu, in Jesu Namen, euch ist vergeben durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Ihr seid seine geliebten Kinder. Er hat euch angenommen und ihr seid im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn jemand von euch hier vorne möchte, dass aber für ihn weiter auch persönlich gebetet wird, dann haben wir ganz liebe Mitarbeiter, die dafür bereit sind jetzt, die jetzt hinter euch stehen. Und ihr dürft einfach kurz umdrehen und schauen, wer hinter euch steht und dürft es gerne wahrnehmen. Ihr könnt dann mit ihnen einfach noch rüber in den Gebetsraum gehen und dort mit ihnen zusammen persönlich beten. Und wir geben mal Jesus mal einen kräftigen Applaus nach jedem, der nach vorne gekommen ist. Halleluja. Genau. Folgt einfach der Jutta. Und genau, jeder, der das möchte, einfach noch zum persönlichen Gebet, geht da einfach mit in den Gebetsraum. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Okay, ihr Lieben, wir wollen jetzt noch gleich zusammen Abendmahl feiern auch. Halleluja. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch kurz die Gelegenheit geben, auch wirklich dieses Haus, diesen Tempel des Heiligen Geistes zu bauen, auch mit unseren finanziellen Gaben. Das heißt, ich möchte die Gelegenheit geben, hinein zu investieren, ja, ein Teil des Holzes sozusagen, das wir bringen, um den Tempel zu bauen, sind auch unsere Finanzen. Das ist nicht alles, aber es ist ein Teil dessen, was wir bringen. Und wir wollen wirklich solche sein, die erkannt haben, worum es geht. Und deswegen wollen wir solche sein, die großzügig bringen, ja, die großzügig Holz bringen. Und ich bin immer wieder so gesegnet durch diese Bibelstelle in 2. Mose 36, wo Mose das Volk aufgerufen hat, die Stiftshütte zu bauen. Gott hat es beauftragt. Das war ja der Vorschatten für den Tempel Gottes im Neuen Bund, also für die Gemeinde. Und Mose hat Leute beauftragt, diese Stiftshütte zu bauen. Die verschiedenen Dienste hat er da gehabt. Der eine hieß Bezalel, der andere hieß Oholiab und so weiter. Jeden Mann mit einem weißen Herzen, heißt es, rief er herbei, jeden, den sein Herz willig machte, ans Werk zu gehen, um es auszuführen. Also das waren die Handwerker sozusagen. Das waren mit anderen Worten die Dienstgaben, ja, die den Tempel gebaut haben. Und dann heißt es, und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen. Also das war ein Spezialopfer einfach für einen bestimmten Zweck, nämlich in dem Fall für den Bau der Stiftshütte, also den Tempelbau mit anderen Worten. Und sie nahmen das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben morgen für morgen. Das heißt, sie hörten nicht auf zu geben, weil die waren freigesetzt. Die haben erkannt, worum es geht. Ja. Und dann heißt es, da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit und sagten zu Mose, das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat. Da gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Halleluja. Also das ist, wenn wir wirklich erkannt haben, worum es geht beim Bau des Tempels, dann sind wir nicht zu stoppen im Geben. Dann muss man irgendwann mal sagen, hey, jetzt hör auf zu geben, wir haben jetzt wirklich genug. Ja? Amen. Und ich bin so dankbar, dass wir hier wirklich eine Gemeinde von großzügigen Gebern sind, dass wir bei Glory Life gelernt haben, großzügig zu sein. Aber ich möchte dich einfach immer wieder ermutigen, auch durch das Wort Gottes, das ermutigt mich selber immer wieder, wenn ich das lese, denke ich, wow, genau, das ist die größere Herrlichkeit, auch in der Gemeinde, wenn sie alle bringen und mehr als genug bringen. So war es in der Urgemeinde, auch in der Apostelgeschichte, sie brachten die Äcker, sie brachten die Häuser, legten sie den Aposteln zu Füßen und sagten, hey, macht ihr damit, was damit gemacht werden muss, damit seine Gemeinde gebaut wird. Preist den Herrn. Halleluja. Also, sei ermutigt in diesem Sinn. Frag heute Morgen den Heiligen Geist, was darf ich heute Morgen einfach zum Tempelbau beitragen, was darf ich heute Morgen säen. Wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, dann ist unter deinem Tisch, unter deinem Stuhl, Tische haben wir noch nicht hier, preist den Herrn. Unter deinem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung, die kannst du ausfüllen und kannst sie dann mit nach Hause nehmen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist dann in den nächsten Tagen. Die andere Hälfte füllst du aus, schreibst rein, was du gibst und tust in den Eimer rein als Zeichen dafür, dass du gegeben hast. Und dann lass uns einfach das tun, was der Heilige Geist uns aufs Herz gelegt hat. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst entweder per Überweisung geben, du kannst per PayPal geben oder du kannst deine Kreditkarte nutzen auf unserer Homepage. Also tu das, was er dir gezeigt hat. gezeigt hat. Wir geben hier vor Ort die Eimer durch und du kannst in bar geben natürlich auch. Du kannst per Verpflichtungserklärung geben. Also tu das, was er dir gezeigt hat. Und während ihr gebt, noch ganz kurz ein kurzes Zeugnis auch. Ich war ja am Freitag im Chapter in Aalen, also von den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, heißen heute Christen im Beruf. Da haben wir übrigens auch ein paar Bilder noch da. Es war ganz interessant, weil eigentlich sollte das in einem Gasthaus stattfinden, das Chapter, das findet ja immer in Gasthäusern statt. Aber das Gasthaus war nicht frei und so sind wir in ein Gemeindegebäude ausgewichen und wir waren am Ende froh, dass es so war, weil es waren tatsächlich so viele Leute da, die wären sicherlich nicht ins Gasthaus reingegangen. Die Gemeinde war fast voll und Gott hat wirklich mächtig gewirkt. Ich habe da mein Lebenszeugnis gegeben und dann habe ich zur Bekehrung aufgerufen. 6 Leute haben sich bekehrt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 6 Leute sind mit dem Heiligen Geist zum ersten Mal erfüllt worden und es sind außerdem viele Heilungen und Wunder auch passiert, sowohl während der Veranstaltung noch hier, die nicht gerade jemand, als auch dann im Anschluss noch durch unser Team. Es war ja ein Team auch von uns dabei, Tobi und Valerie und Michael waren mit dabei und Hans-Gerd und Dagmar. Also das war eine super Sache. Danke euch für eure Gebete. Geben wir mal Jesus die Ehre auch für das, was er getan hat. Und dann an der Stelle auch möchte ich euch nochmal ganz, ganz besonders einladen, wirklich zu der Konferenz nächste Woche. Wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich unbedingt an. Da liegt wirklich was in der Luft in Bezug auf diese Konferenz. Es haben sich inzwischen schon einige echt auch hochkarätige, ich sag mal hoch, ist immer so die Frage, was das bedeutet, aber wirklich auch Leute im Leib Christi angemeldet, die bei dieser Konferenz dabei sein werden. Lilo Keller wird dabei sein, Daniel Exler wird dabei sein. Verschiedene andere haben sie angekündigt, werden dabei sein einfach, weil sie spüren, dass Gott etwas Besonderes vorhat. Eine prophetische Stimme auch aus Deutschland wird auch dabei sein und hat mir geschrieben, so in einer Mail geschrieben, mein Geist weiß, dass Gott sehr strategisch unterwegs ist und dieses Treffen ist wichtig, auch für mich. Etwas wird und muss geschehen. Das berührt mich sehr. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Leben gespürt, wenn es um eine Konferenz geht. Ja. Und die hat einen eigenen YouTube-Kanal, auch prophetische Stimme in Deutschland. Und die wird auch mit dabei sein. Also Gott zieht wirklich, da ist wirklich ein Zug drauf. Deswegen, wenn du den Zug selber noch nicht verspürt hast, hör mal genau hin, spür mal genau rein. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich an, so schnell wie möglich, kostenlos. Aber nur solange die Plätze reichen. Noch haben wir ein paar. Also melde dich an über unsere Homepage glorylife.net. Und dann bist du dabei nächstes Wochenende von Freitag bis Sonntag. Ja, the Glory Zone, größere Herrlichkeit, kündigt sich an. Preist den Herrn, es wird stark. Die Sarah hat ja auch einen interessanten Eindruck auch noch dazu gehabt. Sie hat nämlich Folgendes gesehen in Bezug auf die Konferenz. Jetzt letzte Woche hat sie mir das geschrieben. Und sie hat gesagt, sie sah, wie die Herrlichkeit Gottes vorbeizieht, aber dass es an uns ist zu sagen, komm rein in unser Haus. Und sie hatte dieses Beispiel von Emmaus, den Emmaus-Jüngern, wo er von die Rede ist. Jesus wollte schon an ihnen, oder er wollte eigentlich weitergehen, er wollte vorbeigehen, aber die Jünger mussten sagen, nein, bleibe bei uns, ja, komm in unser Haus rein. Und so hat sie das gesehen, wie die Herrlichkeit, die vorbeizieht, aber wir müssen sie in unser Haus hereinbitten, damit sie nicht an uns vorübergeht. Und das hat sie in Bezug auf die Konferenz empfunden. Sie hat gesagt, Gott ist ein Gentleman, er drängt sich nicht auf, aber er wartet darauf, dass wir ihn reinlassen, unser Herz bereit machen für eine neue Begegnung mit ihm. Und der Versuch des Feindes ist es, durch Verzettelung scheinbar Dringenden im Natürlichen abzulenken oder abzuhalten, auch von der Konferenz. Aber der Zug Gottes ist stärker. Amen. Sein Ruf ist lauter. Er hat sich schon auf den Weg gemacht. Die Herrlichkeit bewegt sich schon. Sie geht ganz vornehm, langsam an uns vorbei, beziehungsweise so, als ob sie langsam an uns vorbeiziehen will. Aber wir lassen sie nicht vorbeiziehen, sondern erwarten sie schon mit weit geöffneten Herzenstüren und in Einheit. Amen. Gott will kommen in seine Herrlichkeit als der Gott, der er ist, der er schon immer war und der er immer sein wird. Also mach dich bereit, es ist höchste Zeit. Amen. Preis den Herrn. Bist du bereit für das, was Gott geplant hat? Ich empfehle dir wirklich, sei dabei von Anfang an. Freitagabend geht schon los. David wird am Freitagabend schon sprechen. Also seid dabei von Anfang an, Freitagabend bis Sonntag Vormittag. Das wird eine gewaltige Zeit. David und Stefanie ist ja auch dabei diesmal. Das wird richtig, richtig gut. Preis den Herrn. Und dann noch eine Sache, ich habe ja schon gesagt, wir haben ja ab 1.4. gehört uns ja dieses Hotel auf der anderen Straßenseite, inklusive Grundstück. Und wir werden es ausschließlich nutzen als ein Glory Life Mitarbeiter Gästehaus. Ja, das heißt, jeder, der bei Glory Life irgendwo, egal wo, ob in St. Pölten oder Hamburg oder Stuttgart oder wo auch immer, Mitarbeiter ist, kann jederzeit dort wohnen zu einem günstigen Preis. Und da kann man auch Gemeinschaft haben. Da gibt es eine Gemeinschaftsküche. Also es wird ein richtig schönes Glory Life Gemeinschaftshaus dort drüben. Und wir werden es so einfach wie möglich organisieren, ohne große Rezeption und so weiter, alles möglichst einfach organisieren. Aber was wir brauchen ist, wir brauchen, um das zu betreiben zu können, brauchen wir eine Putzkraft, also Reinigungskraft, Facility Management. Ja. Wer bietet mehr? Okay. Also, wir brauchen jemanden und die Person wollen wir anstellen auch. Ja, zunächst mal, weil es läuft ja erst langsam an. Mit der Zeit wird es sicherlich mehr werden, auch mehr Leute, die da wohnen und sind. Aber wir werden es beginnen mit einem geringfügig beschäftigten Job, also mit einem, ich weiß nicht, wie viel sind das momentan, 600 Euro oder was? Ja, je nachdem. Also wir werden einfach schauen, wie viele Stunden das sind. Wenn du dir vorstellen kannst, da einzusteigen, dann melde dich bei uns. Vielleicht wird es später dann auch mehr. Also das Potenzial hat es jedenfalls nach oben. Wenn du da einfach das von Gott aufs Herz gelegt bekommst, da Facility Management zu machen, da geht es einfach darum, die Zimmer zu reinigen, wenn sie wieder frei sind. Bettwäsche bringen die meisten selber mit nachher, so haben wir es geplant. Da, wo es nicht ist, da muss es dann in der Waschmaschine unten im Keller gewaschen werden. Solche Sachen zu machen, mal Rasen mähen oder so, diese Dinge, wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich einfach bei Sabrina. Sabrina ist diejenige, die wir eingesetzt haben, dieses Gebäude, das ganze Projekt zu verwalten. Ja, sie ist die Verwalterin. Und Fabian wird sie unterstützen im Hausmeisterlichen mit praktischen Dingen. Also ist ein super Team. Meldet euch einfach bei ihr. Könnt natürlich auch bei mir melden, ist egal, wo du einfach, wen du erwischt, einfach meldet euch, ja, weil das können wir gebrauchen, da jemand, es ist wichtig, braucht man jemand ab 1.4. oder 1.5., je nachdem, können wir schauen, einfach wann es dann beginnt. Gut, außerdem suche ich noch jemand für mein neuestes Buch, Geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung. Ich möchte, weil ich bin jetzt schon von mehreren gefragt worden, auch in Rumänien, da löchern sie mich immer und sagen, wann gibt es denn das Buch zum Übersetzen auf Rumänisch? Sie müssen es aber vom Englischen übersetzen. Das heißt, ich suche jemanden, der dieses Buch auf Englisch übersetzt, Geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung. Heutzutage gibt es ja KI, das heißt, du kannst es einmal durch die KI durchjagen, aber du solltest trotzdem Englisch können. Das ist wichtig, das heißt, du musst es dann überarbeiten. Das heißt, entweder jemand, der muttersprachlich Englisch ist oder jemand, der wirklich sehr gut Englisch kann, auch schon geistliche Bücher gelesen hat auf Englisch, melde dich einfach bei mir, wenn du dir das vorstellen kannst. Ich zahle dir da natürlich auch was dafür, aber melde dich einfach, dass das Buch möglichst bald auf Englisch übersetzt werden kann. Okay. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben, dann haben wir noch etwas. Und zwar, wo ist die Idliko? Genau, Idliko. Hier, sie kommt nach vorne. Idliko ist seit einiger Zeit bei uns hier bei Glory Life, noch gar nicht so lang. Aber Gott hat ihr eine Vision aufs Herz gelegt. Und ich glaube, dass das von Gott ist, auch diese Vision. Und zwar geht es dabei um einen Dienst an den älteren Menschen in unserer Mitte und darüber hinaus, so 70 plus, ja, richtig, ja, 70 genau, plus, 70 genau. Plus, genau. Und Idliko hat eine Vision, wie sie diesen Menschen dienen möchte. Du darfst mal ganz kurz sagen, was die Vision ist. Ja, erstmal haben auf mein Herz bekommen, dass Seniorenkaffee beginnen wir. Seniorenkaffee, genau. Seniorenkaffee, Nachmittag, Stunde. Und dass die Senioren sich richtig wohl fühlen, da legen wir drauf mit Musik und Tanz und Singen und Andacht. Und ja, praktisch, das wird gespannt. Und ich bitte auch die Senioren, wo anmeldet und zu Hause eine Instrumente hat, kann gern mitbringen und dann begleiten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde gerne auch Mitarbeit anbieten oder diejenige, genau, wir brauchen dafür Mitarbeiter. Genau, da brauchen wir mindestens Anfang 3-4 Mitarbeiter. Genau. Und diejenige, wo eventuell mit Gitarre oder Keyboard begleiten kann. Ja. Das wäre so schön. Also um es nochmal genau zu sagen, das Ganze soll einmal im Monat stattfinden, ein Nachmittag, ähnlich wie das Kaffee der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge, aber spezifisch für Senioren. Genau. Idliko ist da wirklich eine Expertin. Sie arbeitet seit 30 Jahren, glaube ich, mit Senioren. Ja. Hat wirklich ein Herz für diese Menschen. Ich habe mit ihr geredet und sie hat wirklich ein starkes Herz spezifisch für diese Menschen, ja, um sie zu fördern. Diese Altersgruppe, sage ich mal, das sind ja jetzt nicht alles Kreise oder so. Ja, 70 ist ja noch nicht so alt. Das neue 30, genau. Weißt du da? Neulich bin ich mal hinter einem Mofa-Fahrer hergefahren und der hatte so einen Rucksack auf dem Rücken und da stand drauf, ganz groß, ich habe das gelesen, stand drauf, älter ist wie jung, nur krasser. Also, dieser Dienst ist für alle besonders krassen, ab 70. Und ich glaube, das ist eine super Sache. Ich habe das schon lange auf dem Herzen, deswegen wusste ich auch, dass als sie kam und es sagte, wusste ich, dass es von Gott ist, weil ich habe es schon lange auf dem Herzen, dass wir nicht nur spezifisch Dinge für junge Leute haben, für Kinder und so weiter, sondern auch für Senioren, dass wir eine Seniorenarbeit haben bei Glory Life. Auch zum Beispiel auch im Hinblick darauf, bei diesem Dienst, Itlico kennt sich da ja auch aus, wenn Leute Bedürfnisse haben, zum Beispiel dann Hilfe brauchen, auch im Alltag, kann man Dinge vermitteln, auch wenn sie, also es wird ja nicht schon ab 70 so sein, aber wenn du, sagen wir mal, 85 plus bist oder so, ja, dann bist du da auch herzlich eingeladen. Ja, und ich glaube, dass es eine richtig super Sache wird. Ja. Ich freue mich an alle, wo meldet sich. Genau. Und Mitarbeiter, also drei Mitarbeiter brauchen wir zum Anfang. Ja, vier. Sagen wir vier. Wir haben Toilettengang. Ja. Und dann, wenn ich Betreuung habe, dann kann ich nicht mit jemandem auf Toilette. Wenn man jemand helfen muss. Genau. Also sagen wir vier Personen. Meldet euch einfach so schnell wie möglich, weil Itlico möchte gerne im März damit schon beginnen. Ja. Also meldet euch so schnell wie möglich und dann können wir einen Samstagtermin machen, also da, wo eben sonst nichts im Café ist, machen wir dann einen Samstagtermin und dann startet es. Findet ihr das gut? Ja. Halleluja, super, vielen Dank, Itlico. Wunderbar. Also, gehen wir da drauf zu. Preist den Herrn. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Hans-Gerd steht schon die ganze Zeit. Preist den Herrn in den Startlöchern. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der Holz herbeigebracht hat, auch in finanzieller Hinsicht heute, für den Bau deines Königreiches. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch als Geber ein wichtiger, lebendiger Stein sind, Herr, in deinem Königreich, Herr. Ein Teil unseres Auftrages ist, auch dein Reich zu finanzieren, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns verheißen hast, Herr, dass wenn wir das tun, wenn wir das an erste Stelle setzen, unserer Priorität in unserem Leben, dann sagst du, wird uns alles andere gegeben werden, was wir brauchen, Herr. Und so sich das frei im Leben jedes Einzelnen, dass wir alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Amen. Amen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Glory. Jetzt haben wir noch, ja, die Tücher und Kleidungsstücke haben wir noch, die segnen wir auch noch. Okay, dann im Anschluss haben wir dann auch den Heilungsdienst und die Hotline, aber vorher werden wir noch Abendmahl feiern auch. Oder pass auf, machen wir es doch so, segnen wir die Tücher nach dem Abendmahl, weil beim Abendmahl setzt sich immer auch heilende Kraft spezifisch frei, dann setzen wir es gleich in die Tücher frei. Irina, kommst du zum Abendmahl? Irina leitet uns beim Abendmahl, also hört gut zu, was sie euch zu sagen hat. Halleluja, freut ihr euch aufs Abendmahl. Wie wunderbar, als Gemeinde, als sein Leib, können wir zusammen das Abendmahl feiern. Mhm. Können es auch zu Hause machen natürlich, aber es ist ganz besonders, wenn wir es als Leib zusammen machen. Jesus hat es aus Liebe zu uns, zu allen Menschen, zu uns getan. Und er hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wir wollten ihn heute feiern. Wir wollen seine Liebe feiern. Wir wollen ihn feiern als den, der uns das Leben gegeben hat, der uns erlöst hat, damit wir ewiges Leben haben, jetzt schon und in alle Ewigkeit. Und ich wollte noch eine Sache sagen, am Anfang, was war am Anfang? Welche Bäume standen da im Paradies? Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte und der Baum des Lebens daneben. Welchen Fehler haben Adam und Eva gemacht? Sie haben auf die Schlange gehört, die getäuscht hat und gesagt hat, ihr könnt sein wie Gott. Und dann haben sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen und wurden aus dem Paradies vertrieben werden, damit sie nicht noch vom Baum des Lebens in diesem Zustand essen und dann ewig in diesem gefallenen Zustand gelebt hätten. Also Gott sei Dank, ja, die Cherubim mit flammenden Schwertern standen vor dem Baum des Lebens und haben gesagt, hier kommt ihr nicht mehr ran. Und das ging einige Jahrhunderte so, bis Jesus kam. Halleluja! Und wer ist Jesus? Er ist der Baum des Lebens. Wer von ihm ist, wird Leben haben. Wenn wir vom Baum der Erkenntnis essen, Was ist der Baum der Erkenntnis? Wie äußert sich das oder wie fühlt sich das an, vom Baum der Erkenntnis zu essen? Wenn wir, genau, Tod bringt der Baum der Erkenntnis. Er fühlt sich intellektuell manchmal gar nicht so schlecht an. Und die Welt pocht auf Selbstbestimmung. Und das ist dieser Baum. Es ist der Baum der Selbstbestimmung. Ich bestimme selber, was ich mache. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Mir hat niemand zu sagen, was gut für mich ist. Das ist alles der Baum der Erkenntnis. Und was bringt er am Ende? Er bringt Tod. Er hat Tod gebracht und er bringt Tod. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen. Und er ist der Baum des Lebens. Und frühe Kirchenväter sagen, und ich finde das wirklich stark, dass Jesus, der Baum des Lebens, an den Baum des Kreuzes wird manchmal auch Baum genannt. Und er ist an den Baum der Erkenntnis gegangen. Oder er ist, sagen wir, die Folgen des Baumes der Erkenntnis hat er am Kreuz auf sich genommen. Die Folgen der Unabhängigkeit von Gott. Immer, wenn wir sagen, ich kann es besser. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Ich hab's begriffen. Unabhängig von Gott. Dann haben wir von dieser bösen Frucht, die äußerlich ganz gut aussieht, gegessen. Weil es heißt, vom Baum der Erkenntnis, die Früchte sahen gut aus. Sie sahen schön aus, sie sahen toll aus. Und so sehen auch die Früchte der, kann selber für mein Leben bestimmen, ich weiß selber, was gut für mich ist, sieht auf den ersten Blick, wenn du es menschlich siehst, sieht es gut aus, verführerisch, weiß selber, was gut ist. Aber es bringt Tod. Aber wenn wir sagen, Herr, ich kann es in meinem Verstand nicht ausdenken, was gut für mich ist. Aber ich vertraue dir. Du weißt, was gut für mich ist. Du hast den besten Plan für mein Leben. Ich vertraue dir. Ich verlasse das Misstrauen und ich gehe auf den Weg des Vertrauens. Und ich esse und ich entscheide mich heute. Und da können wir uns heute entscheiden. Wir essen nicht mehr vom Baum der Erkenntnis, der manchmal ziemlich gut aussieht auf den ersten Blick und so schlau aussieht. Ja, das sind immer so schlaue Wege. Aber ich glaube, die göttlichen Wege, das sind die Wege, die er uns führen will. Und das sind die schlauesten Wege im Endeffekt, ja. Das sind die wirklich schlauen Wege. Die anderen sehen nur so aus, als ob sie schlau sind. Aber sie sind menschlich und bringen den Tod. Aber Jesus ist gekommen und er hat die Folgen dieser alten Unabhängigkeit, diesem alten Geist, der sich immer unabhängig machen möchte von Gott. Er hat sie auf sich genommen, er hat es getragen, dieses Misstrauen, diese Sünde, ja, jegliche Sünde. Sünde heißt ja, ich mache mich irgendwo unabhängig von Gott und weiß es besser. Und er hat es auf sich genommen und er hat uns erlöst von dieser Sünde. Und wir können heute sagen, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue deinen Wegen. Du hast gute Wege, du hast die besten Wege, du hast Gedanken der Zukunft und der Hoffnung für mich. Und ich entscheide mich, deine Wege zu gehen, die wunderbaren Wege. Und ich entscheide mich, vom Baum des Lebens zu essen. Das heißt, in Johannes 14,6 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer von ihm isst, der lebt. Wenn wir von ihm essen, leben wir. Und wer möchte leben? Möchtest du leben? Leben, leben, leben. Wir wollen doch leben. Halleluja, wir sind geboren worden, um zu leben. Wir sind wiedergeboren worden, um zu leben. Und wir haben jetzt das Leben, wir haben ihn. Und er sagt in Johannes 6,51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben. Und in Vers 57, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um seinetwillen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Der sagt nicht mehr, mein Wille geschehe, sondern wie Jesus gesagt hat, Vater, dein Wille geschieht. Halleluja. Und das Gute ist, er legt seinen Willen in unser Herz. können vertrauen, wenn wir ihm gehören, wenn wir unser Herz ihm gegeben haben, wenn wir uns ihm ausgeliefert haben, dann gehören wir ihm und er führt uns die besten Wege und sein Wille ist unser Wille. Halleluja. Wollen wir ihm dafür heute danken? Wollen wir ihn heute ganz bewusst aufnehmen, den Baum des Lebens heute von ihm essen und frei von Sünde und Schuld, frei von diesem Misstrauen, frei von jeder Unabhängigkeit, auch Rebellion, verborgene Rebellion, die manchmal noch morchelt, ja, aber die, er will uns frei machen davon. Da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind, aber das gehört nicht zu uns. Das hindert uns von dem vollen Leben in Christus und er ist heute, um uns frei zu machen, auch durch dieses Abendmahl, das wir zusammen essen wollen. Halleluja. Und ich lade euch ein, wir haben hinten Tische, wir haben hier vorne drei Tische. Deckt euch ein mit Brot, Wein oder Saft und dann lasst es uns gemeinsam, bitte noch nicht alleine, sondern gemeinsam als Leib essen und trinken. Ihr auch am Livestream, ganz herzliche Einladung, feiert mit uns zusammen das Abendmahl, holt euch Brot, holt euch Wein oder Saft und macht euch bereit, vom Baum des Lebens zu essen. Es reicht für alle, definitiv. Haben alle? Halleluja. Halleluja. Lass uns das Brot hochhalten. Lukas 22, 19. Dann nahm er Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zur Erinnerung an mich. Jesus, wir erinnern uns an das größte Liebeswerk, das es jemals auf diesem Planeten gegeben hat und geben wird. Und wir danken dir, dass du uns von dem alten Baum der Erkenntnis erlöst hast und dass du der Baum des Lebens bist, von dem wir essen dürfen. Wir danken dir für freien Zugang, den wir zu dir haben und dass wir jederzeit essen dürfen von dir und Leben haben. Danke, dass der Tod besiegt ist in unserem Leben, dass Krankheit besiegt ist, Herr, weil wir durch deine Striemen geheilt sind. Und Herr, wir nehmen das heute im Glauben an. Wir sind geheilt von jeglicher Krankheit, seelischer Art, körperlicher Art, von jeder Zielverfehlung, von jeder Sünde, von jedem Misstrauen, von jeder Rebellion gegen dich, von jedem Essen vom Baum der Erkenntnis. Oh, danke von allen Eigenwegen. Und Herr, wir essen dich. Wir erinnern uns an dieses Liebeswerk, das für alle Zeit gilt. Amen. Lass es uns essen. Ich danke dir, dass Heilung passiert, während wir dieses Brot essen. Danke, dass jetzt gerade Heilung von Kopf bis Fuß durch jeden einzelnen Körper fließt und durch jede einzelne Seele. Herr, ich rufe die Schöpfungsordnung Gottes aus, über jeder Seele und über jedem Körper. Herr, du hast bezahlt, damit wir geheilt und gesund sein können. Halleluja. Und lass uns dein Blut hochheben. Halleluja. Nach dem Essen nahm er einen Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein kostbares, mächtiges Blut vergossen hast für uns, damit wir nicht im Tod bleiben, sondern damit wir in alle Ewigkeit Leben haben. Wir danken dir, Herr, dass wir befreit sind von Sünde und Schuld. Wir danken dir, dass der Feind nichts mehr an uns hat, weil das Blut Jesu, wie damals beim Passa, uns bedeckt. Ja, wir nehmen das bewusst in Anspruch, nehmen wir gerade bewusst das Blut Jesu in Anspruch für, ja, wir nehmen es in Anspruch für unseren Körper und für unsere Seele und für unsere Familie und für unseren Besitz und für unsere Gemeinde, ja, auch für unser Land. Halleluja. Danke, dass du uns reinigst durch dein Blut, dass du uns jede Schuld vergibst. Jede Trennung von dir. Und dass wir, ja, danke, dass wir in Ewigkeit eins mit dir sind. Durch dein Blut. Und dass kein Blatt Papier zwischen uns, auch und uns und den Vater passt. Wir sind angekommen im Vater. Danke, Herr. Amen. Lass es uns trinken. Danke, Jesus. Oh, wir feiern dich. Herr, wir preisen dich. Danke für dein Blut, das uns reinigt, das uns neu macht, das uns gesund macht, das uns stark macht, das uns beschützt, das uns in Einheit hält, auch untereinander, in Liebe, mit dem ganzen Leib. Ja, danke. Danke, Herr, für deine Liebe. Wir preisen dich. Danke, Herr. Verbunden mit dir und verbunden untereinander in alle Ewigkeit. Und noch ganz viele kommen dazu. Yes, danke Herr. Amen. Danke Herr, wir lieben dich und wir preisen dich. Danke für dein Opfer für uns. Amen.